Kundgabe 596. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.09.1938. Offenbarung, Lehre Jesu Christi und Leiden am Kreuz. Gottes Stimme. Zorn. In einer kurzen Zeitspanne ertönt das Wort des Herrn. Alles, was da lebt, wird es vernehmen. In das Reich des Überirdischen wird auch der Herr Einblick nehmen lassen auf kurze Zeit euch, die ihr bestimmt seid, seinen Willen den Menschen kundzutun. Und es werden sich euch Dinge offenbaren, die euch in Erstaunen versetzen und euch die Größe und Allmacht Gottes erkennen lassen. Bleibet ihr immer willens, Gott zu dienen, so wird er euch in alle Herrlichkeit einführen, auf dass ihr dies den Menschen auf Erden kundgeben und dadurch viel Leid von ihnen abwenden sollt. Nichts wird vom Herrn des Himmels und der Erde unversucht gelassen werden, was sich aufklärend für die Menschheit auswirken könnte. Immer lässt der Herr seine Liebe und Geduld erneut den Erdenkindern zukommen, um sie zu erretten für das ewige Reich. Ihr stehet so fern vom rechten Glauben, dass es wahrlich großer Dinge bedarf, um euch zu erwecken. Ihr müsstet euer Denken völlig umstellen, um nahe zu kommen dem Wirken und Walten Gottes. Denn seine Güte und Milde erreicht euch nicht, die ihr euch abwendet von der ewigen Gottheit, von Jesus Christus, Gottes eingeborenem Sohn. Lasset alle neuzeitlichen Gebilde und nehmt den Herrn allein auf in eure Herzen, und ihr kommt über die ärgsten Zeiten wohlbehütet hinweg. Nichts wird euch mangeln, und keine Gefahr von außen kann euch schaden, so ihr nur den Blick vertrauensvoll aufhebet zu ihm, der für euch gelitten hat am Kreuz. Was war sein Tod anderes als ein Werk unsäglicher Liebe zu euch? Und diese Liebe gilt euch heut noch in gleichem Maß. Wieder möchte der Heiland alles Leid auf sich nehmen, um die Menschheit zu erlösen. Doch sie wendet sich so hartnäckig ab von dem, der allein euch das Heil bringt. Sie kennet nur noch den Gott als erschaffende Macht in der Natur. So verblendet ist ihr Denken, dass sie sich selbstständig schaffend wähnt, dass sie kein Wesen anerkennt, das gleichsam alle Fäden der Menschen in seiner Hand hält. Noch wird der Menschheit eine Probezeit gewährt, wo sie diesem Problem Beachtung schenken möchte und sich noch rechtzeitig umstellen kann. Doch wehe, wenn der Herr seine Stimme ertönen lässt und ein jeder hart angefasst wird, der sein Ohr dieser Stimme verschließt. Ihnen wird sich der Herr zeigen in seinem Zorn, und alles um sie wird vergehen in großer Not, wenn der Herr seinen Arm ausstrecken wird über jene, die ihn verleugnen. Dann wird sich sein Wort erfüllen, dass Heulen und Zähneknirschen sein wird in den Reihen derer, die von unten sind. Amen.